Der Großdeutsche Rundfunk überträgt aus München eine Kundgebung der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei mit einer Rede des Führers. Angeschlossen sind die Sendergruppe Böhmen-Mähren, Prag, Brünn und Mährisch-Ostrau, die Sender des Generalgouvernements, Krakau, Warschau und Lemberg, die Sender von Norwegen, Holland, Belgien und Radio Paris mit den Sendern des besetzten französischen Gebietes, die Wehrmachtssendergruppe Südost mit den Sendern Belgrad, Athen und Saloniki und dem Kurzwellensender Athen auf Welle 42,3 Meter. Sendergruppe Ostland mit dem Hauptsender Riga und den Sendern Mordon, Goldingen und Liebau. Der Landessender Kauen mit dem Sender Wilna. Der Landessender Reval mit Dorpat. Der Landessender Minsk mit Baronowitschi. Die Sendergruppe Ukraine sowie sämtliche Wehrmachtssender der besetzten Ostgebiete. Der deutsche Kurzwellensender überträgt die Rede über Richtstrahler nach Nord-, Mittel- und Südamerika, Australien, Süd- und Ostasien sowie Afrika. Anschließend an die Übertragung sowie im Laufe der Nacht und des morgigen Tages gehen Übersetzungen und Zusammenfassungen der Rede des Führers in allen Sprachen zu den üblichen Nachrichtenzeiten über den deutschen Kurzwellensender mit Richtstrahlern in alle Teile der Welt. Die deutschen Europasender Bremen, Friesland, Calais, Alpen, Donau und Weichsel bringen ebenfalls im Anschluss an die Übertragung Zusammenfassungen der Rede des Führers in allen europäischen Sprachen zu den planmäßigen Zeiten. Und dann will ich diesen Menschen, die so von Religion sprechen, etwas sagen. Auch ich bin religiös, und zwar tief innerlich religiös. Und ich glaube, dass diese Vorsehung die Menschen wägt und dass derjenige, der vor den Prüfungen und unter den Prüfungen der Vorsehung nicht bestehen kann, der an ihnen zerbricht, dass der von der Vorsehung nicht bestimmt ist zu Größerem. Dass das eine in der Natur gegebene Notwendigkeit ist, dass nur aus einer Auslese die Stärkeren übrig bleiben. Und ich möchte es hier ruhig aussprechen. Wenn mein eigenes Volk an einer solchen Prüfung zerbrechen würde, könnte ich darüber dann keine Träne weinen. Es hätte nichts anderes verdient. Es würde sein eigenes Schicksal sein, das es sich selbst zuzuschreiben hat. Das glaube ich aber nie und nimmer.